So, Blasti, letztes Lied, schmeiß mal ein Beat an. Boah, ey, der ist scheiße, der Beat. Rapp ich halt drauf, meinetwegen. Ich bin potenter als der eine, mein Mike ist mein Katana. Eure Gangster-Attitüde ist erfunden wie Osama. Bin Laden, oh Gott, ihr seid fake wie eine Fata Morgana. Seid weg wie Bafana, Bafana. Kein Mana mehr süßer als Gal, euer Rap, ihr seid tranisch wie Wale. Wir kommen infernalisch wie Soli von Carlos Santana. Wir alles, ja nada, Huset, la semana passada. So fades Gelaber, wir ficken euch vaterlandslose Kadaver. Verschlagen euch den Atem wie Cartman, Entdeckung des Jahres. Die NSS-Alternative ist da. Wie erwartet, der Wahnsinn, das Fazit germanischer Taten. Vergrab sie im Garten, bisherige Rap-CDs wirken erdate. Wie Steine im Magen, frisch wie Limonade im Sommer, wenn alles zu warm und zu fad ist. SNSS-Party-Alarm ohne Gnade für Maden, denn die Makrophagen zerfetzen wir gerade mal alles, was in unserer Bahn steht. Missachten das Warnschild auf Tour nur für Fahrtgeld, das Fahrgestell fahndet für Fahrtwindfassane. Frag bitte nicht nach, zwar literarischer Literationen sind das, was ich mag, doch sie stinken wie Harze. Und werf ich die Aas raus wie Steine im Glas. Mach bitte das Gas aus, ich sauf jetzt mal Maso. Vielleicht auch die Memel, die Edge und den Belt. Und dann surf ich auf Wellen für AKL. Und wenn's mir gefällt, eventuell auch noch auf die restliche Aussteigerwelt. Radikal und schnell, HKL. Betroffene Hunde bellen, HKL. Vielleicht demnächst auch als Models bei Bruce Danell, HKL. Gibt's auch ein Aquarell von HKL? Na, weiß nicht, Blasti, frag mal bei Exit. Woran hängt's? Weiter rappen oder fällt dir nichts mehr ein? Na, oh, meinetwegen, schmeißen mal den Beat an. Lass die Bars mit die Apollinaris, wie war das? Das Ende kommt in der Tagesschau, wir von Brakas im Namen des Vaters, des Sohnes, des Aristokrates. So splendid im Abel, ist egal, es ist gar wie Zeit, es muss scheißen und send euch in Hades, was euch dort erwartet, ist Andrea Nahles beim Schlammcatch mit Schreine Markes.